Lysistrate, sechste Szene, der Chor, spartanische Gesandte, Athener, Lysistrate, die Göttin der Versöhnung, ein Sklave, Chorführer. Spartanische Männer, unsern Gruß zuvor, sagt an, wie steht's bei euch, was führt euch her? Spartaner, was säume, do es längs Breiammel mache, wie's bei is? Steit, das scheute selber gse. Chorführer. Entsetzlich, euer Leidensstrang ist straff gespannt und die Entzündung scheint bedenklich. Spartaner. Gar grüßlich, nit zum Säge. Schimmet numme grad her, wer's ist, mer wei jetzt Friede mache. Chorführer, auch unsere Autochtonen seh ich so armiert und mit beiseit geschobenem Mantel, gerade wie die Ringer, trauen es scheint, die Krankheit ist gymnastischer Natur. Ein Athener tritt auf. Wer sagt mir, wo Lysistrate zu finden, denn mit uns Männern steht es, wie ihr seht. Chorführer. Ja, hier wie dort die nämlichen Symptome. Habt ihr nicht gegen morgen starke Spannung? Athener. Ach ja, bei Zeus, wir reiben bald uns auf, und wenn es jetzt nicht bald zum Frieden kommt, vergreifen wir uns noch am Kleisthenes. Chorführer. Hört, wenn ihr klug seid, nehmt die Mäntel vor, damit kein Hermenschänder euch erblickt. Athener, bei Gott, da hast du recht. Spartaner, das sott i meine, so weime de Mäntel doch eis Führerhenke. Athener, ah, seid gegrüßt, Spartaner, uns geht's schlecht. Spartaner, ja, gewiss, mein Liebe, es wär bedenklich gsi, wä de Lut is hätte gseh, mit dere geschwulst. Athener, wohlan, nun sagt, Spartaner, rund heraus, was sucht ihr hier? Spartaner, de Friede, hä, mir sei die Gesandte. Athener, schön, der ist auch unser Wunsch, nun, wollen wir Lysistrate nicht rufen, die kann uns doch allein zum Frieden helfen. Spartaner, wie Gott, und der Lysistratos dazu. Chorführer, nun seht, ihr braucht sie nicht einmal zu rufen, sie hat euch schon gehört, da kommt sie selbst. Zu Lysistrate, die mit einer Begleiterin heraustritt, heil dir, mannhafteste Zierde der Frauen, nun erprobe dich, zeige dich wacker, unerschrocken, gewandt, streng, milde, gerecht, diplomatisch, hochherzig, als Heldin, denn die ersten vom Volk der Hellenen, von dir wie mit Zauberstricken gefesselt, dir stellen anheim, dir vertrauen sie es an, all ihre Beschwerden zu schlichten. Lysistrate, das ist nicht schwer, wenn man so heiß entbrannt die Männer sieht, voll ungestillter Sehnsucht. Wir machen gleich die Probe. Zu ihrer Begleiterin, holde Göttin, komm, führe die Spartaner her, doch nicht mit ungestümer, plumper Hand, so unklug, wie unsere Männer taten, nicht, vertraulich und zart, wie sich's für Frauen geziemen mag, wer dir die Hand nicht gibt, den nimm am Schweif. Die Göttin der Versöhnung tut es. So, bringe nun auch die Athener her und nimm sie, wo sie gern sich fassen lassen. Es geschieht. Ihr Sparta, stellt euch hierher, neben mich, ihr zu den Athenern, stellt euch daher, höret nun mein Wort. Ich bin ein Weib, doch wohnt in mir auch Geist. Von Haus aus nicht verkürzt an Mutterwitz, hab ich vom Vater und von Eltern Männern manch weises Wort gehört und viel gelernt. Drum nehm ich jetzt euch vor und schelt euch aus, wie ihr's verdient. Besprengt ihr die Altäre aus einem Kessel, nicht als Stammverwandte, in Pylä, Pytho, in Olympia, und wie viel Orte könnt ich sonst noch nennen, habt ihr Barbaren, Feinde nicht genug, dass ihr vertilgt, hellenische Städt und Männer? Ein Athener. Ach, mich vertilgt mein Ungestümer hier. Lysistrate, den einen Hauptpunkt habt ihr nun gehört. Nun, ihr Spartaner, wend ich mich an euch. Wisst ihr's nicht mehr, wie Perikleides einst von Sparta flehend kam und am Altar im Heroldspurpur bleich sich niederwarf und um ein Hülfsheer bat? Messener schlugen euch damals und des Erderschüttrers Arm, und Kimon führte dann 3000 Schilde euch zu, und Lakedämon war gerettet. Zum Dank für solchen Dienst verwüstet ihr nun Attika, das Land, das euch geholfen. Athener. Weiß Gott, Lysistrate, sie haben Unrecht. Spartaner. Des Heime, was hätt dienes prächtiges Füdle? Lysistrate zum Athener. So, meinst du, euch Athener, sprech ich frei? Wisst ihr's nicht mehr, wie die Spartaner kamen zur Zeit, wo ihr den Sklavenkittel trugt und der Thessalischen Männer viel erschlugen und viel von Hippias Helfern und Verschworenen, die einzigen, die an jenem Tag euch halfen, die euch befreit und statt des Sklavenkittels sein Bürgerkleid dem Volk zurückgegeben. Spartaner. Estalas lüb, hani mei Seel, nie geseh. Athener. Und hat ein Ding schön, wie ich's nie gesehen. Lysistrate. Nun, da ihr vielfach Dank einander schuldet, warum bekriegt und plagt ihr euch? Warum versöhnt ihr doch euch nicht? Was hindert euch? Spartaner. He, mir weicho, mir soll is nummer grad das Fürtuch umgeh. Lysistrate. Was meinst du, Freund? Spartaner. Pylos, da griffe mir schon lang danach. Athena. Nein, beim Poseidon, aus dem Griff wird nichts. Lysistrate. Lasst's ihnen, Freund. Athena. Den prächt'gen Ankerplatz. Lysistrate. Ihr fordert einen andern Ort für diesen. Athena. So gebt uns nur zuerst heraus das Dings da, das Echinus, und gleich dabei den Busen, den malischen und die megaschen Schenkel. Spartaner. Ho, nimmer net grad als, du bist net geschied. Lysistrate. Lasst das und zankt euch nicht um ein paar Schenkel. Athena. Gern will ich nackt und barfuß Samen säen. Spartaner. De wot i wenigstens me Mist druff mache. Lysistrate. Wenn ihr versöhnt seid, gut, dann tut ihr das. Doch wenn ihr's tun wollt, geht jetzt gleich zu Rat und teilt's auch euren Bundsgenossen mit. Athena. Was Bundsgenossen noch, sieh her, die Stanzen, und wollen nicht die Bundsgenossen alle, wie wir, sich kühlen? Spartaner. Emol, ide wohl. Athener, ja, und bei Zeus, auch die Karystier. Lysistrate, da habt ihr recht, nun reinigt euch, dann laden wir Frauen euch auf die Burg zu uns und bieten euch alles an, was wir im Schubfach haben. Dort sollt ihr auch den Eid der Treue schwören und jeder nimmt dann seine Frau und geht mit ihr nach Haus. Athener, nur schnell, wir wollen gehen. Spartaner, gang du voraus, ich schumme nachher. Athener, eilt. Chor der Frauen, eine Hälfte. Bunt gewirkte Lagerdecken, Schleppenkleider, Festgewänder, Goldgeschmeide, alles, was mein ist, Freunde, ohne Neid, geb ich hin und jeder mag es seinem Buben, seinem Mädchen bringen, die den Festkorb trägt. Jedermann fordere ich auf, lest euch aus ganz nach Lust, was von meinem Gut hier innen euch gefällt. So fest versiegelt ist kein Kleinod. Reißt das Wachs nur keck herab, was ihr findet, nehmt es mit. Doch um etwas zu erspähen, ist's vonnöten, dass ihr schärfer seht als ich. Chor der Frauen, zweite Hälfte. Wer von euch kein Brot im Haus hat und doch Knecht und Mägd und viele Kinderchen zu füttern hat, nun, der hole sich bei mir Weizenkörnchen fein und klein, deren euch ein Scheffel einen respektablen Brotleib gibt. Wer von euch Armen nur will und mag, kommt zu mir, euren Weizen zu empfangen, kommt mit Säcken, Schläuchen, Körben, alles füllt euch mein Mahnes bis zum Rande, aber lasst euch warnen, kommt nicht zu nahe meiner Türe und vor meiner Hündin, nehmt euch wohl in Acht. Ein Diener von innen. Holla, die Tür auf, willst du wohl, mach Platz, stürmt mit einer brennenden Fackel in der Hand heraus. Zum Chor. Was hockt ihr da? Soll ich mit meiner Fackel euch rösten? Gegen die Zuschauer. Ist doch das ein schwerer Posten. Chorführer. Das lässt du wohl. Allein? Gegen die Zuschauer. Euch zu gefallen will ich, wenn's sein muss, das auch noch ertragen. Chorführerin. Je nun, da will auch ich mit dir es tragen. Diener. Platz, sag ich, oder wehe euren Haaren. Platz, dass die Herren von Sparta, die jetzt drinnen, sich satt geschmaust, in Ruh heimziehen können. Ein Athener tritt heraus. Mein Lebtag hab ich so kein Fest gesehen. Nein, waren die Spartaner liebenswürdig und wir beim Wein wie immer die Gescheitsten. Diener. Gewiss, denn nüchtern sind wir niemals klug. Wenn die Athener meinem Rate folgten, stets wären wir dann als Gesandte trunken. Jetzt, wenn wir nüchtern hin nach Sparta kommen, gleich sehen wir, wo wir Wirrwarr machen können, und was sie sagen, hören wir nicht an, und was sie nicht gesagt, argwöhnen wir, und dann berichten wir, wie's uns gefällt. Diesmal ging alles gut, wenn einer auch von Ajax singt statt von Kleitagora, wir loben's doch und schwören drauf nen Meineid. Zum Chor, der sich wieder genähert, da kommen sie nun wieder und versperren den Platz, ihr Galgenschwengel, wollt ihr fort? Chorführer, bei Zeus, sie kommen wirklich jetzt heraus. Der Chor tritt zurück, die Spartaner treten auf. Ein Spartaner zum Flötenbläser. Mi Liebe, nimm düs Instrument, ades Maul, mehr wei als Tanze, ude, auf der Athene es Loblied singen und o grad auf uns. Athener, ja, nimm dein Instrument und spiel uns auf, wie freu ich mich auf den Spartaner-Tanz. Spartaner, Gesang und spartanischer Nationaltanz. Mnemosyne, mach mir jetzt die Bube zu tanze, hilf, als Lied es singe. Du hast ja gesehen, wie mir einig mir und der Athener gefochten hei, was die auf de Schiff losgefahren sü, und wie der Teufel bei Artemision hei auf de Perser klopfet. Üs hätt der Leonidas gewürt, wie de Wildsäu heime zähnt, gewetzt, und über üse Backe ist der Schweiß i Becher abgeflossen. Uff, mi arme Seel, und sogar dür de Bei ab, da sü grüßlich viel zu Perser gefalle, mehr als Sand am Meer. Bildbrett, Töderie, Jägerie, Artemis, o du göttliche Jumpfere, schon jetzt zum Friedensbündnis, und lo, das so grad nit verschrüße. La genug, fürs Leben i Freundschaft und Frieden, o Herrlichkeit, o de schlaue Füchs, denne gäme de Eis der Abschied. So schumm doch, so schumm, du göttliche Jägeri. Lysistrate, mit den Frauen tritt heraus. Nun kommt, da alles glücklich abgemacht, nehmt diese Frauen, Spartaner, aber ihr, zu den Athenern, da stellt euch her, zu jedem Weib ein Mann, zu jedem Mann ein Weib. Zum Dank den Göttern lasst froh des Glücks uns tanzen, doch in Zukunft habt Acht, dass ihr zum zweiten Mal nicht frevelt. Der Chor, der Athener, tanzet den Reigen, die Grazien ruft, rufet auch Artemis, rufet den gütigen Zwillingsbruder, den Jubelgott, ruft auch den nysischen Bakchos, umschwärmt von Manäten, den Jauchzenden, rufet die Götter all, dass sie uns Zeugen seien, ewig Gedenksame dieses gesegneten, herzenerfreuenden Bundes, den gnädig uns Kypris gestiftet, die göttliche. Al-Allah, Jo, Pean, springt in die Lüfte, Triumph, lustig wie Sieger, Triumph, Juhe, Juhe, Juhe, Juhe. Chorführer, zum Chor der Spartaner. Jetzt, Spartaner, singt auch ihr von Neuem ein neues Lied. Chor der Spartaner, schumm, spartanische Mus, wo schöne Flühne vom Taigetos, Aben, o hilf is Lobe und Prüse, üse Gott, wo Amyklä und de Göttin im ehrige Tempel und die rüstige Tyndaride, die am Eurotas sich umetumle. Juhe, tanzet und springet, juhe, schlinget brav de Bei auf, de Stadt Sparta, weime Eis besinge, da tue mir gern de Göttere zu Ehre mit springe und tanze, und wie de Fülleni gumpenech de Meitscheni am Eurotas, drehe und schlingen ech de Bei hurtig im Ring um, da läut flüge wie Bakschantine, de Lanze schwinget und springet, voraus geit der Leda ihre Tochter, die heilige, schöne Chorführeri, lüret ech jetzt wieder de Binden um des Haar und schlat eui Bei frisch i de Höschi, so fling wie de Hirze, o schlopfet it Händ, schlopfet zum Tanze der Tagt, O preiset nur einig die Göttin im ehrige Tempel, die große Allüberwinderie.